Lektion 7, Übung 6. Na, wie war's? Super war's. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Ich dir gratulieren? Ich denke, du hattest die Stelle schon. Ja, aber die ist sehr interessant. Da bin ich mir jetzt sicher. Also, du kannst mir zu einer sehr interessanten Stelle gratulieren. Ich glaube, der Job gefällt mir. Herzlichen Glückwunsch! Und wie ist es gelaufen? Zunächst haben uns die Personalleiterin Monika Gäske und noch ein Herr begrüßt. Wieso uns? Wart ihr zu zweit? Wir waren zu dritt. Die anderen zwei waren Interessenten für eine andere Stelle. Die hatten auch noch ein Vorstellungsgespräch. Ich hatte mein Vorstellungsgespräch ja schon. Also gut, sie haben euch begrüßt. Hattest du auch eine Führung? Natürlich. Mich hat eine Engländerin durch den Betrieb geführt. Sie ist erst 4 Monate bei der Firma. Sie hat mir alles gezeigt und erklärt. Auf Englisch? Hat sie mit dir Englisch gesprochen? Ein bisschen. Ihr Deutsch ist sehr gut. Beim Mittagessen habe ich die beiden anderen, also meine zukünftigen Kollegen, in der Kantine wiedergesehen. Sie waren auch sehr zufrieden mit ihrem Programm. Hat man denn mit euch keinen Test gemacht? Eure Fachkenntnisse, eure Erfahrungen, euer Englisch und so. Nur der Konstruktionsleiter hat mir ein paar Fragen gestellt, aber er hatte nur eine halbe Stunde Zeit. Plötzlich hat ihn der Chef gerufen. Es gab wohl ein Problem. Aber zum Schluss hatte ich noch eine Fragestunde mit der Personalleiterin. Ich habe vor allem gefragt, wie die Einarbeitung geplant ist. Und sie hat die Frage sehr klar und sehr kompetent beantwortet. Gut. Ja. Und um 4 Uhr war alles fertig. Die anderen zwei habe ich dann noch draußen auf dem Firmenparkplatz getroffen. Ich habe sie noch zu einem Kaffee eingeladen.